Kranich 15,19. Radiozeit für Literatur. Der Radio-Essay. Im Studio Harro Zimmermann, herzlich willkommen. In diesem Radio-Essay heute geht es um das Thema Das sich umgrenzende Ich, Erkundungen über Egoismus und Eigennutz. Vorher eine dazu passende Musik von Friedrich Nietzsche. John Bell Young spielte ein Klavierstück von Friedrich Nietzsche unendlich. Der Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist überraschend alt. Schon 1000 Jahre vor Christus wurde er formuliert. Die Liebe zum eigenen Selbst sollte der Maßstab für die Liebe zum anderen sein. Gehört der Egoismus nicht zur Natur des Menschen? Und was meinen die Verhaltensforscher, wenn sie vom Prinzip Eigennutz sprechen? Die Grenzen dieses Prinzips in der Rücksichtnahme auf andere, die Balance zwischen Abgeben und Teilnehmen, ist in letzter Zeit erneut Thema kontroverser Diskussionen geworden. Hören Sie dazu die Sendung von Angelika Brauer, Das sich umgrenzende Ich, Erkundungen über Egoismus und Eigennutz. Ganz einfaches Beispiel. Ich bin jetzt mit dem Auto von St. Gallen nach München gefahren. Fragt mich ein Kollege in St. Gallen, du fährst heute nach München, könnte ich mitfahren? Habe ich alle Probleme? Alles wird gewissermaßen scharf, ne, was wir in Bezug auf den Egoismus und Eigennutz denken können. Sobald ich jemanden in meinem Auto habe, besonders jemanden, den ich vielleicht nicht so gut kenne, dann wird das Autofahren anstrengend, dann kann ich überhaupt nicht mehr machen, was ich will. Vielleicht wollte Peter Groß, Verfasser des Buches Die Multioptionsgesellschaft, die Autofahrt nutzen, um sich zu entspannen. Vielleicht wollte er nachdenken oder Musik hören. Jedenfalls wollte er die Zeit für sich selbst haben. Sollte der Kollege so unsensibel sein, kann er sich etwa nicht vorstellen, dass da einer mal ein paar Stunden seine Ruhe haben will? Denkt auch er nur an sich selbst, an den eigenen Vorteil, möglichst bequem und kostensparend nach München zu kommen? Oder geht er ganz einfach noch im Sinne einer altmodischen Gewissheit davon aus, dass es selbstverständlich ist, miteinander zu teilen, ein Auto, eine Fahrt, Gedanken und Musik. Was sind die entscheidenden Prozesse in unserer modernen Gesellschaft? Dann ist es auf der einen Seite die ungeheure Vervielfältigung von Möglichkeiten oder die Optionierung, woraus die Multioptionsgesellschaft resultiert. Und der andere Vorgang, und man darf ihn überhaupt nicht trennen davon, das ist die Enttraditionalisierung oder die Entobligationierung. Der Verlust, der Abbau, die Erosion von Gewissheiten und Selbstverständlichkeiten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe zum eigenen Selbst soll der Maßstab für die Liebe zum anderen sein. Das ist eine dieser tradierten Verbindlichkeiten, eine Obligation, eine Forderung, die schon im Alten Testament im Buch Levitikus formuliert wird und zu der Sigmund Freud einen Vorschlag macht. Wir wollen uns naiv zu ihr einstellen, als hörten wir von ihr zum ersten Male. Dann können wir ein Gefühl von Befremden nicht unterdrücken. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Warum sollen wir das? Was soll es uns helfen? Vor allem aber, wie bringen wir das zustande? Wenn ich einen anderen liebe, muss er es auf irgendeine Art verdienen. Aber wenn er mir fremd ist und mich durch keinen eigenen Wert, keine bereits erworbene Bedeutung für mein Gefühlsleben anziehen kann, wird es mir schwer, ihn zu lieben. Freuds Zeitgenosse, der russische Schriftsteller Alexander Herzen, teilt die Schwierigkeit, drückt sich schärfer aus und plädiert für eine radikale Konsequenz. Die Moralisten reden vom Egoismus als von einer üblen Angewohnheit, ohne danach zu fragen, ob der Mensch Mensch sein kann, wenn er das lebendige Gefühl für die Persönlichkeit verliert, und ohne zu sagen, welchen Ersatz für dieses Gefühl er in der Brüderlichkeit und Liebe zur Menschheit bekommt, ohne selbst zu erklären, warum man sich mit allen verbrüdern soll und was das für eine Pflicht ist, alle Welt zu lieben. Das alles sind recht unbestimmte, schillernde Begriffe. Was ist das für eine Liebe, die alles umfasst, was nicht mehr Affe ist? Vom Eskimo und Hottentotten bis zum Dalai Lama und zum Papst. Das will mir nicht einleuchten. Das geht irgendwie zu weit. Das Wort Egoismus selbst hat keinen rechten Inhalt. Es gibt einen engen, tierischen, schmutzigen Egoismus, wie es eine schmutzige, tierische, enge Liebe gibt. Ich rate, die Buchweisheiten über Bord zu werfen, die man uns von Kindheit an beigebracht hat und die die Menschen völlig anders darstellen, als sie sind. Wenn das doch möglich wäre, den moralischen Ballast so einfach loszuwerden und neu anzufangen, leicht und unbeschwert und ohne das Krankheitsbild, das Peter Groß hinter dieser Entlastungsanstrengung entdeckt. Die Gesellschaft hat Alzheimer. Alzheimer ist eine schlimme Krankheit. Wir möchten sie verhüten und möchten eine Therapie dafür finden. Die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, will Alzheimer. Sie will sich herauslösen aus dieser Herkunft und aus diesen Traditionen. Sie will das irgendwie nicht mehr. Nur will sie irgendwie das Alte und Vertraute auch nicht einfach verlieren. Was ist schon eindeutig? Der Wunsch nach Entlastung und Befreiung kommt Hand in Hand mit der Angst vor dem Verschwinden. Aber die Sorge erübrigt sich. Der Wertewandel ist eine Werteverwandlung. Es verschwindet keine einzige Gewissheit und keine einzige Selbstverständlichkeit, keine einzige Tradition. Unsere Gesellschaft hat ein ungeheures Gedächtnis und Speichermöglichkeiten. Sie werden aber verwandelt, die Gewissheiten und Traditionen. Sie werden zu Optionen oder zu Handlungsmöglichkeiten. Die bürgerliche Kernfamilie verschwindet ebenso wenig wie alte Namen wie Fritz, Hans und Sepp. Sie verschwinden nicht, sondern sie werden Möglichkeiten, sich dafür zu entscheiden und diese Dinge zu realisieren. Möglichkeiten haben. Die Freiheit der Wahl, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Und dabei mit sich selbst experimentieren, sich selbst erfahren und entfalten. Eben dieses lebendige Gefühl für die eigene Persönlichkeit entwickeln, das Alexander Herzen gegen den Vorwurf des Egoismus verteidigt. Wie kann man ein Selbst sein, wenn man kein scharf ausgeprägtes Bewusstsein von der eigenen Persönlichkeit hat? Dem Menschen dieses Bewusstsein rauben heißt, ihn auflösen, ihn zu einem faden, verwaschenen, charakterlosen Wesen machen. Wir sind Egoisten und deshalb streben wir nach Unabhängigkeit, Wohlstand, Anerkennung unserer Rechte und können den anderen nicht die gleichen Rechte absprechen, ohne in offenen Widerspruch zu geraten. Jetzt kann man natürlich diese Individualisierung kulturkritisch betrachten, als ein Problem von Zwang zur Wahl reden, von den Kosten, die man hat, wenn man immer auswählen muss. Oder man kann sagen, echt aufklärerisch in diesen Fußstapfen, das ist großartig, dass der moderne Mensch die Möglichkeit hat, mehr offene Entscheidungsräume hat, in denen er sich entscheiden kann für bestimmte Dinge. Oder, dritte Möglichkeit, man kann, wie Peter Groß, die Kritik der Individualisierung mit prinzipieller Zustimmung verbinden. Ich sage, es ist ebenso ein Programm, wie es auch ein Zwang ist, selbstverantwortlich zu handeln. Nämlich, wenn ich weniger Gewissheiten habe, was ich wann, wie, wo zu tun habe und immer mehr Möglichkeiten, werde ich auch immer wieder auf mich selber zurückgeworfen und muss verantwortlich entscheiden, das, was ich will. Ne? Immer mehr Möglichkeiten, das vor allem. Denn so unübersichtlich die Gesellschaft einerseits ist, so hat sie andererseits doch ihr Leitmotiv gefunden. Die Steigerung des Erlebens und Lebens. Die Steigerung der Optionen. Die Selbstorganisation und Selbststrukturierung erfolgt an unterschiedlichen Polen, aber unter einem handlungs- und organisationsstrukturierenden Leitmotiv. Dem Leitmotiv der Steigerung. Schreibt Peter Groß und sieht es überall, wohin er den Blick auch wendet. Die eben ins Haus geschneite Anzeige einer Pizzeria offeriert für die Hauslieferung 34 unterschiedliche Pizzas. Durch Kombinationen ließen sich telefonbuchdicke Speisekarten ausarbeiten. Ob Schuhe, Radiogeräte, Wirtschaftsmagazine, ob Mineralwasser, Würste oder Brotsorten, wo wir hinschauen, vervielfältigen sich die Optionen und die Optionen innerhalb der Optionen. Der Mensch kann nicht Maß halten. Er konnte es nie. Schon vor 1500 Jahren denkt der römische Schriftsteller Boetius darüber nach. Während der Schätze so viel wie Sand am Meere die stürmische See aufwühlt, während der Schätze so viel wie Sterne am Himmel in der Nacht leuchtend ziehen, die das Glück aus dem Füllhorn der Gaben unablässig verstreute, so hörte das Menschengeschlecht darum nicht auf, kläglich zu jammern. Ob Gott auch die Bitten erfüllt und das Gold im Übermaß spendet und mit glanzvollen Ehren sie ziert, das gilt ihnen gar nichts. Denn das Begehrte verschlang die wilde Begier und schnappt schon nach Neuem. Welche Zügel vermöchten der galoppierenden Habsucht Grenzen zu setzen? Denn je üppiger die Geschenke fließen, desto brennender dürstet's. Niemals ist der Reiche reich, der zitternd seufzt, denn er glaubt sich bedürftig. Begehrlichkeit ist keine typisch menschlich-pathologische Erscheinung. Auch Tiere sind weder altruistisch noch bescheiden. Sie töten nicht immer nur, um zu überleben, und wissen auch nicht immer, wann sie genug gefressen haben, also was gut für sie ist. Schreibt Kurt Kottraschall, um einige verbreitete Klischees zu korrigieren. Kottraschall ist Ethologe, ein Verhaltensforscher in der Nachfolge von Konrad Lorenz, der mit dem Geistigen auch das lebendige Erbe seines Lehrers angetreten hat. Er beobachtet dessen Graugansschar im österreichischen Grünau, wo er seit 1990 die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle leitet. Kottraschall führt Raffgier, Habsucht und Maßlosigkeit auf bestimmte Auslösemechanismen zurück. Wie etwa bei jenem Marder, der alle flatternden Hühner im Stall tötet, obwohl er doch höchstens eines fressen kann. Wichtige Auslösemechanismen sind das, was wir soziale Konkurrenz oder Neid nennen. Wer ein Aquarium hat, weiß, dass man schlecht ans Futter gehende, neu importierte Fische dadurch vor dem Verhungern retten kann, dass man Futterneid erzeugt. Man setzt die neuen mit bereits eingewöhnten guten Fressern zusammen. Und jeder Hundehalter weiß, was passiert, wenn ein anderer Hund oder auch nur andere Menschen zu Besuch kommen. Der Hund frisst gierig aus seiner Schüssel, selbst wenn er weder durstig noch hungrig ist. Peter Groß schärft den Blick dafür, wie die Auslösemechanismen Neid und soziale Konkurrenz auch innerhalb der Gesellschaft strategisch eingesetzt und ausgenutzt werden. Wenn immer wieder die Gehälter von Führungskräften, Sport- und Showsternen in den entsprechenden Magazinen und Postillen einer staunenden Bevölkerung unter die Nase gerieben werden, so ist das weder Dummheit noch Dreistigkeit, sondern hat System. Denn die gesellschaftliche Belohnung der Höchstleistung beeinflusst die Leistung aller anderen positiv. Solange der Traum realisierbar erscheint, dass jene Personen mit einem großen Geldsegen rechnen dürfen, die erfolgreich große Risiken auf sich nehmen und wildwütig arbeiten, ist die Publizität erwünscht, motivierend, antreibend und den Neid akzelerierend. Was Kotraschall im Titel seines Buches noch fragend formuliert: Im Egoismus vereint, Tiere und Menschentiere, das neue Weltbild der Verhaltensforschung, erhärtet sich im Text zur These. Schon weil es zum Abschied von jener Antwort kommt, mit der die klassische Verhaltensforschung die Evolution erklären wollte. Entwicklungsgeschichte nach dem Prinzip Uneigennutz. Das Einzelwesen verhält sich zum Besten der Art. Dagegen Kotraschall: Der Mythos vom Arterhaltungswert ist ein Nebeneffekt egoistischer Strategien. Denn überleben die Individuen, dann überlebt natürlich auch die Art. Das grundlegende Konzept der modernen Biologie ist die Individualselektion. Tiere wie Menschen konkurrieren innerhalb ihrer Art miteinander, um möglichst viele ihrer eigenen Gene in die nächste Generation zu bringen. Sie verhalten sich grundsätzlich nicht zum Besten der Art, sondern äußerst egoistisch. Auf der Suche nach ein wenig Gemeinsinn wird man an Kotraschalls Seite nicht so leicht fündig. Was allenfalls bleibt, ist dieser spärliche soziale Rest, an dem nun mal kein Weg vorbeiführt. Ich bin auf mich gestellt als Einzelwesen draußen in der Landschaft nicht überlebensfähig. Das heißt, ich bin aus sehr egoistischen Gründen eigentlich auf die Gruppe angewiesen. Jetzt kommt es innerhalb der Gruppe darauf an, dass ich a. die Gruppe nicht zerstöre und b. trotzdem meine Reproduktionsinteressen, denn darauf sind wir alle getrimmt, Tiere wie Menschen, meine Reproduktionsinteressen innerhalb der Gruppe durchsetze. Das ist eine ständige Gratwanderung, eine ständige Balance meiner eigenen Interessen gegenüber den Interessen der anderen. Und es ist bei Gott, also nirgends, eine sehr harmonische Balance. Das heißt, überall ist es praktisch ein Kampf, sich selber durchzusetzen. Überall ein ständiger Kampf, anstrengend und konfliktgeladen. Und doch, haben uns die Tiere nicht etwas voraus? Auch die Tiere schützen sich, so gut es geht, und instinktiv gegen Wärme und Kälte. Aber sie leben vollkommen eingebunden in eine Wirklichkeit hier und jetzt. Womit auch Peter Groß die Frage anklingen lässt, ob wir nicht einen plausiblen Grund haben, die Tiere zu beneiden, weil sie so erfreulich mit sich im Reinen sind, weil sie nicht denkend da sein müssen, weil sie sich unmittelbar und spontan verhalten dürfen. Der Mensch lebt nicht nur in Welten, sondern kann sich über sie erheben. Er kann die gegebene Wirklichkeit transzendieren und vor allem, er kann sich über sich Gedanken machen und tut es auch andauernd. Was man dazu sagen kann, ist, dass es bei Tieren wie bei Menschen im Prinzip darum geht, den eigenen Erfolg zu optimieren. Und gerade bei hochsozialen Tieren können die Strategien dazu sehr komplex sein. Das heißt, auch ein Schimpanse, auch ein Rhesusaffe hat nicht nur eine Möglichkeit, sich in einer bestimmten Situation zu verhalten. Auch ein Buntbarsch hat verschiedenste Möglichkeiten, auf eine bestimmte Situation zu reagieren. Das heißt, es ist keinesfalls so, dass es für Tiere in jeder Situation ein bestimmtes Patentrezept gibt, sich zu verhalten, und so ist es richtig, Punkt. Da gibt es Gewissheiten, dann gibt es das darüber nachdenken, und dann plötzlich fragt man sich, ja, kann ich mich, warum eigentlich nicht für etwas anderes entscheiden, ne? Es müssen immer eine ganze Menge von Umweltfaktoren abgewogen werden und dann entschieden werden, was tun wir jetzt. Es ist nicht selbstverständlich, wenn wir hungrig sind, dass wir jetzt fressen gehen, wenn wir jetzt Reiher oder Buntbarsche sind, sondern die Herren und Damen Reiher und Buntbarsche müssen einmal in die Gegend schauen und schauen, ist die Luft rein, können wir das überhaupt tun oder laufen wir Gefahr, dabei selber gefressen zu werden. Wenn dem so ist, dann muss man wieder abschätzen, bin ich jetzt am Verhungern, muss ich ein hohes Risiko auf mich nehmen oder kann ich mir es leisten, ein bisschen zu warten? Ich. Und doch spielt bei fast jeder Entscheidungsfindung auch der andere eine Rolle. Tiere, die frei sind, dorthin zu gehen, wohin es für sie am besten ist, die gibt es nicht. Das funktioniert auch bei Menschen nicht, weil es immer andere Individuen gibt, die ihre Wahl einschränken, manchmal mit Gewalt einschränken. Wenn sie am Supermarkt sich entscheiden sollten, an welcher Kasse sie sich anstellen, dann gehen sie dorthin, wo die wenigsten Einkaufswagen sind. Ne? Genauso etwa bei Gänsen, wenn sie zwei Nahrungsflecken mit unterschiedlicher Getreidedichte etwa, dann gehen die ersten Gänse, die eintreffen, natürlich dorthin, wo es am dichtesten ist. Und die nächsten überlegen, unter Anführungszeichen, schon, sollte ich jetzt dorthin gehen oder sollte ich nicht dorthin gehen, wo es etwas weniger dicht ist? Und sie stellen sich dann dort ein, wo für sie die Profitabilität optimal ist. Das heißt, sie könnten schon dorthin gehen, wo es sehr, sehr dicht ist, aber dort sind schon welche. Die dort schon sind und sich mit größtmöglicher Geschwindigkeit das größtmögliche Körnerquantum einverleiben, sind die Fressfeinde, die Ausbeutungs- und Interaktionskonkurrenten. In der Biologie hat man sich die ganzen letzten 30 Jahre angeschaut, unter welchen Bedingungen kooperieren Tiere. Und man hat gefunden, und da sind wir wieder bei der inklusiven Fitness, man hat gefunden, dass Tiere dann kooperieren, wenn sie einen hohen Verwandtschaftsgrad haben oder wenn diese Kooperation auf Gegenseitigkeit beruht. Wie du mir, so ich dir. Und zwei egoistische Individuen werden kooperativ. Tit-for-Tat-Kooperation, also Hilfe auf Gegenseitigkeit, funktioniert bei Tieren schon, wenn die Umstände nicht so kompliziert sind. Also es ist nicht zu erwarten, dass ordentlich kooperiert wird, wenn der Return für gewisse Leistung erst nächstes Jahr kommt und in ganz anderer Form. Also das heißt, vor die Wahl gestellt, jetzt sofort eine kleine Belohnung zu haben oder aber zu warten und vielleicht in 2 Tagen eine riesige Belohnung zu haben, nehmen alle Schimpansen die kleinen. Übrigens Menschen auch. Menschen wie Tiere sind Kurzzeitoptimierer. Die Menschen sind Schweine. Das Gerede von Ethik ist Betrug, bestimmt für die Dummen. Das Leben hat keinen Sinn, als den, seinen Hunger nach Nahrung und Weibern zu befriedigen. Seele gibt es nicht. Hauptsache, man hat das Nötige. George Gross. Tätigkeit ohne Aura. Schön, wenn eine Spende von Herzen kommt, aber vom Konto genügt. Folgt noch die Telefonnummer für denjenigen, der sich zur Bosnienhilfe entschlossen hat. Der Wertewandel ist eine Werteverwandlung, also auch eine Chance, das Paket der christlichen Tugenden so zu schnüren, dass es leichter zu schultern ist. Und bei dieser Gelegenheit wird erstmal ausgepackt und kritisch sortiert. Wir hören heute oft das Wort Verteilungsgerechtigkeit. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Wann und was teilen Menschen? Irenaeus Eibel Eibesfeld ist unter den Biologen wohl der bekannteste, weil er sich, anders als die meisten seiner forschenden Kollegen, zur Einmischung entschlossen hat. Er geht davon aus, dass die Erkenntnisse der Biologie auch bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme fruchtbar werden können. Auf die selbstgestellte Frage nach den Bedingungen des Miteinanderteilens antwortet er mit dem stabilen Bewusstsein des Naturwissenschaftlers, der seiner und der allgemeinen Sache sicher ist. Geben ist immer mit Kosten verbunden. Und die Kosten-Nutzen-Berechnungen der Soziobiologen zeigen überzeugend, dass in der Bilanz auf Dauer die Kosten nicht den Nutzen überwiegen dürfen. Die Bilanz muss ausgeglichen sein. Wer eine Ethik des Teilens propagiert, muss das berücksichtigen. Und wird des Weiteren auch darüber belehrt, dass die wechselseitige Konstellation mehr ist als eine bloße Orientierungshilfe in der sozialen Landschaft. Eher handelt es sich um eine Art Naturgesetz, um die Norm der Reziprozität. Der Gebende erwartet nach einer Weile eine Gegengabe oder Gegenleistung. Als Gegengabe muss nicht Gleiches mit Gleichem, wohl aber mit Wertentsprechendem vergolten werden. Wer nur gibt, macht sich beim Empfänger unbeliebt. Bestimmt gibt es Ausnahmen von dieser Regel. Doch sie hat auch etwas unmittelbar Einleuchtendes. Nur 2 Stichworte seien genannt. Abhängigkeitsverhältnis. Repressive Dominanzbeziehung. Und wenn man das nun weiß, dass die einseitig geleistete Wohltat den Empfänger in der Regel eher demütigt und verletzt, was folgt daraus? Wir müssen über längere Zeiträume denken und planen, wenn wir das 3. Jahrtausend überleben wollen. Und dabei vor allem auch an uns selbst denken. Sicherlich mit Rücksichtnahme auf andere. Aber wenn jeder sein Haus in Ordnung brächte, dann wäre damit schon viel gewonnen. Also, quer zum Leitmotiv der Steigerung, eine Einschränkung. Die Konzentration aufs eigene Haus, aufs eigene Land, auf die eigene Familie. In diesem Zusammenhang fand ich eine Bemerkung von Hans Magnus Enzensberger interessant, schreibt Eibel Eibelsfeld und zitiert, über die Bestätigung verblüfft und erfreut, den folgenden Passus aus Enzensbergers Essay »Aussichten auf den Bürgerkrieg«. Es ist an der Zeit, sich von moralischen Allmachtsfantasien zu verabschieden. Auf die Dauer kommt niemand darum herum, kein Gemeinwesen und auch kein Einzelner, die Abstufungen seiner Verantwortung zu prüfen und Prioritäten zu setzen. Insgeheim weiß jeder, dass er sich zuallererst um seine Kinder, seine Nachbarn, seine unmittelbare Umgebung kümmern muss. Selbst das Christentum hat immer vom Nächsten und nicht vom Fernsten gesprochen. Spezifisch für den Westen ist jedoch die Rhetorik des Universalismus. Die Postulate, die damit aufgestellt worden sind, sollen ausnahmslos und ohne Unterschied für alle gelten. Der Universalismus kennt keine Differenz von Nähe und Ferne. Er ist unbedingt und abstrakt. Die Idee der Menschenrechte erlegt jedermann eine Verpflichtung auf, die prinzipiell grenzenlos ist. Darin zeigt sich ihr theologischer Kern, der alle Säkularisierungen überstanden hat. Jeder soll für alle verantwortlich sein. In diesem Verlangen ist die Pflicht enthalten, Gott ähnlich zu werden. Denn es setzt Allgegenwart, ja Allmacht voraus. Das schreibt Enzensberger 1993. 1963, als ihm der Büchnerpreis verliehen wird, nutzt er die Preisrede zu einem Appell. Hilfe. Sofortige, bedingungslose Hilfe. Freiheit ist Freiheit, den Unfreien zu helfen, oder sie taugt nicht viel. Wohlstand setzt instand, mit denen zu teilen, die ihn nicht teilen, oder er ist miserabel. Wovon spricht der Preisträger? Meint er die Notleidenden in aller Welt? Sollte von den Fernsten die Rede sein? Ich spreche nicht von Päckchen mit Zucker und Rosinen, denn einem halben Land ist nicht mit Rosinen aufzuhelfen. Ich spreche nicht von Almosen, ich spreche nicht von Caritas, sondern von politischen Interessen, den unsrigen. Und doch passt Enzensbergers Forderung, auch die benachteiligte Hälfte des zerteilten Deutschland am Wohlstand des Landes teilhaben zu lassen, noch zum Programm der Moderne, das Peter Groß zusammenfasst. Der erste Punkt heißt, wir wollen eine Steigerung der Lebens-, Erlebens- und Handlungsmöglichkeiten in allen Lebensbereichen. Mal sich fragen, ob es überhaupt die Möglichkeit gäbe, jetzt zu sagen, nein, wir wollen da weniger. Wir wollen weniger Fernsehkanäle, wir wollen weniger Teesorten, wir wollen weniger Möglichkeiten, Partnerschaften zu schließen und so fort. Sehr schwer, ne? Der zweite Punkt ist, wir wollen eine Steigerung der Teilhabe aller an den gesellschaftlich eröffneten Handlungsmöglichkeiten. Der dritte Punkt heißt bei uns, wenn es bestimmten Gruppen in unserer Gesellschaft nicht gelingt, aus eigener Kraft eine minimale Teilhabe an den gesellschaftlich eröffneten Optionen zu erlangen, dann werden sie ihnen gesetzlich garantiert. Gilt das noch? Hält das Ideal der Teilhabe stand, wenn die tradierten moralischen Ansprüche geprüft, gedreht und gewendet werden? Wenn gesetzter Fall Entwicklungs- und Schwellenländer einmal, was die Möglichkeiten betrifft, sie auf unserer Stufe wären, sind wir schon wieder meilenweit weg in Bezug auf die Verdatung, auf die Datenautobahnen. Was wir da an Milliarden investieren, und niemand redet von all jenen, die im Schatten dieser Datenautobahnen bleiben, was Afrika und andere Länder für einen ungeheuren Rückstand einfahren und die unterschiedlichen Realisierungszustände auf allen Weltkonferenzen dann wieder zum Problem werden. Dass die das haben und wir nicht. Und alle verkünden, und unredlich dazu, dasselbe. Wir müssen die Differenzen mindern. Wir müssen schauen, dass die anderen nachkommen. Und jedermann weiß, dass es nicht geht, ne? Weil es endlos ist und weil die Ressourcen nicht hinlangen. Es geht nicht, weil es endlos ist, sagt Peter Groß. Ich selber sage ja, dass diese Wachstumsdynamik, wobei ich unter Wachstum eben ein Wachstum an Handlungsmöglichkeit verstehe, dass diese endlos ist. Dieses Endlose ist irgendwo auch sinnlos. Das hat schon Tolstoi beschrieben, Weber, Tolstoi folgend, hat das auch beschrieben. Und Alexander Herzen, der eingangs genannte Publizist aus einem vorrevolutionären Russland. Der Weg bleibt ebenso lang, wie er im Anfang war. Denn der Fortschritt ist unendlich. Schon das allein müsste die Menschen stutzig machen. Ein unendlich weites Ziel ist kein Ziel, sondern eine List. Unterwegs entwickeln sich neue Forderungen, Prüfungen, neue Mittel. Die einen Fähigkeiten vervollkommnen sich auf Kosten der anderen. Wenn die Menschheit geradeaus auf irgendein Resultat losgehen würde, gäbe es keine Geschichte, sondern nur die Logik. Die Menschheit würde fertig in einem unmittelbaren Status quo stehen bleiben, wie die Tierwelt. Doch im Menschen geht die Entwicklung weiter. Die Vernunft bildet sich aus. Und zwar schwierig und langsam. Die Moderne ist eine Entfesselungskünstlerin. Und für mich ist nicht die Technik der entscheidende Vorgang und die daraus entstehenden technischen Risiken. Die Hoffnung ist ja immerfort lebendig, dass die Moderne gewissermaßen selbsttätig aus sich heraus die Mittel zugleich immer schafft, um die Probleme zu lösen. Aber die Frage ist, wenn die Reflexion überhaupt diese Probleme ausgelöst und angestoßen hat, ob man mit einem Mehr an Reflexion diese Probleme lösen kann. Solange dieses Mehr an Vernunft mit der Maßlosigkeit des Menschen verfilzt bleibt, wohl kaum. Selbst Ernst Bloch, bei aller Liebe zur Hoffnung, findet diese Allianz gefährlich. Der bewusste Mensch ist das am schwersten zu sättigende Tier. Der Mensch ist Geist. Auch Søren Kierkegaard setzt bei der nobelsten Qualität des Menschen an. Der Mensch ist Geist. Was aber ist Geist? Geist, erklärt der Däne zirkel- und rätselhaft. Geist ist das Selbst. Was aber ist das Selbst? Und dann, nach diesen ersten herantastenden Fragen, definiert er heftig drauf los. Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Oder ist das an dem Verhältnisse, dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält? Das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern das Verhältnis sich zu sich selbst verhält. Also nichts Stabiles, nichts Festes, nichts Verlässliches. Das Selbst ist, könnte man positiv sagen, etwas Dynamisches und Vitales. Aber auch etwas extrem Anstrengendes, denn Kierkegaard fährt fort. Der Mensch ist eine Synthesis von Unendlichkeit und Endlichkeit. Von dem Zeitlichen und dem Ewigen, von Freiheit und Notwendigkeit, kurz eine Synthesis. Eine Synthesis ist ein Verhältnis zwischen Zweien. Auf die Art betrachtet ist der Mensch noch kein Selbst. Er kann es werden und er sollte das wollen. Das Große besteht nicht darin, dieses oder jenes zu sein, sondern darin, man selbst zu sein. Und das vermag jeder Mensch, so er will. In der Kierkegaardschen Theorie allerdings führt der Weg zum Ziel des Selbst durch alle Höllenqualen der Verzweiflung. Denn die umständliche Formulierung vom Selbst als einem sich zu sich verhaltenen Verhältnis meint schlichter Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis heißt Erkenntnis der eigenen zwiespältigen Verfasstheit, Unendlichkeit denken können, aber de facto endlich sein. Das ist ein gemeiner Riss. Selbstwerdung als Selbsterkenntnis wird zur Tortur. Das Selbst verzweifelt. Es leidet an der Krankheit der Verzweiflung, die Kierkegaard auch die Krankheit zum Tode nennt. Die Möglichkeit dieser Krankheit ist des Menschen Vorzug vorm Tiere. Und dieser Vorzug zeichnet ihn auf ganz andere Weise aus als der aufrechte Gang. Denn sie deutet hin auf das unendliche Aufgerichtetsein oder die unendliche Erhabenheit, dass er Geist ist. Das Privileg des Geistes als Zumutung der Erkenntnis, zeitlich, endlich und abhängig zu sein. Abhängig von jener Macht, der das Selbst Privileg und Zumutung verdankt. Also die Krankheit der Verzweiflung. Allerdings auch die Möglichkeit der Heilung. Die Möglichkeit dieser Krankheit ist des Menschen Vorzug vorm Tiere. Von dieser Krankheit geheilt zu sein, ist des Christen Seligkeit. Denn das Selbst kann durch sich selber nicht zu Gleichgewicht und Ruhe gelangen oder darinnen sein, sondern allein dadurch, dass es, indem es sich zu sich selbst verhält, zu demjenigen sich verhält, welches das ganze Verhältnis gesetzt hat. Gemeint ist Gott. Mit ihm und mit sich selbst hat das Kierkegaardsche Selbst so ununterbrochen und ausschließlich zu tun, dass Michael Teunissen feststellt, Kierkegaard, der Vater der Existenzphilosophie, hatte zwar noch religiöse Motive, aber die Selbstverwirklichung oder, wie er sagt, das Selbstwerden des Einzelnen, um den allein es ihm ging, geriet doch am Ende schon ihm zur Vereinzelung in dem Sinne, in welchem Heidegger diesen Terminus verwendet, das heißt zur Befreiung von den anderen. Geschrieben 1981, womit der Berliner Philosoph den Auftrag der Aufklärung pünktlich einlöst und eine grassierende Zeiterscheinung kritisch erfasst. Selbstverwirklichung ist angesagt. Und zwar, eben das ist nicht nur für Teunis ein Grund zur Kritik, losgelöst von Gott und Gesellschaft, als vollkommene Konzentration aufs eigene Ich. Die Alternative zur Vereinzelung ist, dass der Mensch sich zusammen mit seinen Mitmenschen verwirklicht. Versucht Teunissen mit der schönen Idee eines kommunikativen Selbstwerdens gegenzusteuern. Sie hat sich nicht durchgesetzt. Aber immerhin, der Tanz ums goldene Kalb des Ich ist auch vorbei. Im Titelessay der Zeitschrift Psychologie heute konnte man 1993 lesen: Selbstverwirklichung. Wohl kaum jemand verwendet diesen Begriff heute noch unbefangen. Sich selbst verwirklichen, das ist für die postmodernen Pragmatiker und Realisten von heute nur noch das Ding von ewig Gestrigen, den übrig gebliebenen, den frustrierten Endvierzigern oder Workshop-süchtigen Späthippies. Der Autor auf den Spuren des Zeitgeists würde dem verpönten Ding der Selbstverwirklichung wohl keine Träne nachweinen, wäre da nicht die Gefahr, dass mit dem Falschen auch das Richtige verschwinden würde. Wie konnte eine wichtige, emanzipatorische Idee so verkommen? Warum endete das Programm der Selbstentwicklung und Entfaltung in banaler Selbstverliebtheit? Warum hat die Arbeit am Ich nicht starke, selbstbewusste Menschen hervorgebracht, sondern von sich selbst absorbierte, hedonistische und konsumistische Laumänner und Laufrauen? Warum glaubt man, sich ausgerechnet heute in einer luxurierenden Multioptionsgesellschaft aufs Karussell der Möglichkeiten schwingen zu können, ohne zu wissen, wer man ist und was man haben will? Man kann ihn sehr genau formulieren, den Preis der Freiheit. Angesichts der vielen Möglichkeiten muss ich erstens immer verzichten auf andere Möglichkeiten. Ich muss mir das klar machen in einer Multioptionsgesellschaft. Ich kann nicht alles haben. Ich habe ein Leben, einen Bauch, einen Arm. Ich muss versuchen, mir klarzumachen, dass ich verzichten muss. Wenn man wählen muss, muss man verzichten können. Und der zweite Preis ist, wer wählt und etwas realisiert hat, der wird, weil er es ausgewählt hat und weil die anderen Möglichkeiten wie Tote immer hinter ihm stehen, wird nie ganz zufrieden sein mit dem, was er gewählt hat. Erstens verzichten und zweitens ständig unzufrieden sein. Wenn das Prinzip der Begrenzung, das heute das einzige Prinzip Hoffnung ist, auf diese beiden Punkte hinausläuft und nur darauf, dann ist das scheußlich und kaum auszuhalten. Auch nicht mithilfe der Reflexion, an deren heilende Kraft Peter Groß in diesem Fall glaubt. Wenn man das einmal weiß, dass eine offene Gesellschaft mit Wahlmöglichkeiten immer verbunden ist mit dem nagenden Bewusstsein, ob man es richtig gemacht hat, dann lebt man viel besser auch mit diesem Bewusstsein. Man weiß, dass es kommt. Beim Ski, den man kauft, beim Schuh, bei der Bluse, überall weiß man, dass dieses Bewusstsein selbstverständlich kommt. Besonders überzeugend klingt das nicht. Und wer ist überhaupt dieses Mann, dessen dauernde Verunsicherung zur gelassenen Einsicht ins Notwendige wird? Wir sind anscheinend nicht gemeint. Mit dem Streichen der Ewigkeit fällt diese ewige Seligkeit, die Glückseligkeit gewissermaßen auf die Erde. Und jetzt müssen wir, und das beschreibt der Ulrich Beck auch immer wieder, versuchen oder sind gezwungen dazu, das Jenseits im Diesseits zu suchen. Und wir haben wenig Zeit dafür. Und das setzt uns ungeheuer unter Stress. Und erst damit eröffnet sich die Perspektive auf das Prinzip der Begrenzung, das für die Hoffnung entscheidend ist. Gemeint ist das Beste der Kierkegaard'schen Theorie des Selbst. Selbsterkenntnis als Erkenntnis der eigenen Endlichkeit. Das Erkennen und Anerkennen. Meine Zeit ist begrenzt. Es gibt Menschen, die werden gut mit dieser Situation fertig, andere weniger gut. Da ergibt sich dann doch manchmal so etwas wie eine präsenzpsychotische oder neophile Haltung. Weltsucht könnte man das nennen. Meine Zeit ist begrenzt. Also nicht alles Mögliche haben wollen, sondern etwas Bestimmtes. Das, was ich für mich haben will. Ich habe einen kleinen Teller und ein riesiges Buffet. Und jetzt frage ich mich, wie komme ich mit diesem Teller, diesem kleinen und diesem riesigen Buffet zurande? Ich nehme drei Speisen oder vier, mehr hat nicht Platz drauf. Ich sitze an meinem Tisch. Ich versuche die erste und es ist nicht alles optimal vom Buffet. Und dann kommt mein Kollege, der hat auch geschöpft. Der schaut auf meinen Teller, ne? Dann sagt er, schmeckt's. Und schon beginnt die Geschichte, das nagende Bewusstsein, aber das sieht doch dort schöner aus. Hätte ich nicht vielleicht gescheiter und so? Wenn ich meinen Teil habe, könnte es gut sein. Der Verzicht auf alles Mögliche ist dann kein Verzicht mehr, weil für mich nur etwas Bestimmtes das Richtige ist. Und das muss ich herausfinden. Immer wieder. Und dann kommt der andere ins Spiel. Als was? Als Störfaktor? Als ein Möglichkeitenverwirklicher, der die eigenen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten multipliziert vor Augen führt? Wir haben keinen lieben Gott mehr und niemanden, der uns sagt, was wir zu tun haben. Aber wir haben immer Nächste, wir haben immer andere Menschen. Und wir müssen versuchen, im anderen Menschen, wenn wir Gott nicht mehr haben, eine ewige Seligkeit nicht mehr haben oder irgendetwas Abstraktes nicht mehr haben, dann müssen wir nicht nur versuchen, in anderen Menschen den Sinn zu suchen und das Glück zu suchen, sondern irgendwie eben auch die Begrenzung zu suchen. Und vielleicht können wir das auch verbinden. Und vielleicht, wenn jeder am Ganzen so teilhaben würde, dass er weiß, welchen Anteil er haben will, müsste sich dann nicht auch die Angebotsmaschinerie der Multioptionsgesellschaft irgendwie allmählich verlangsamen, weil niemand mehr alles Mögliche will? Welches ist nun der Standpunkt des Ichs? Es hat keinen. Darf alles auf es einstürmen? Es darf. Schreibt Gottfried Benn und leidet an der Zerlösung des Ich, bis er spät erst in seinen letzten Lebensjahren für sich den erlösenden Ausweg findet und ihn auch anderen kündet und rät. Meinen Sie, Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt, wo man Wunder und Wein immer als Inhalt hat? Meinen Sie, aus Habana, Weiß und Hibiskusrot bräche ein ewiges Manna für Ihre Wüstennot? Bahnhofstraßen und Rühen, Boulevards, Lidos, Lahn, selbst auf den Fifth Avenuen fällt sie die Leere an. Ach, vergeblich das Fahren. Spät erst erfahren Sie sich. Bleiben und Stille bewahren das sich umgrenzende Ich. Das sich umgrenzende Ich, Erkundungen über Egoismus und Eigennutz. Sie hörten einen Essay von Angelika Brauer. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis 17 Uhr und wollen noch ein wenig Musik machen. Wiederum Musik von Friedrich Nietzsche. Die Definition des Ichs und seine Bewertung innerhalb der Persönlichkeitsstruktur hat ja bekanntlich auch die Philosophie beschäftigt. Deren Vertreter kamen teils zu extremen Lösungen, wie eben Friedrich Nietzsche. Der entwarf den Übermenschen als ausschließlich vom eigenen Wesen getriebenes Individuum, das sich vom moralisch-ethischen Korsett seiner Umgebung losgelöst hat. Diese Übersteigerung der Persönlichkeitsdefinition wird in Nietzsches Komposition nicht aufgegriffen, denn diese verharren vollkommen im romantischen Klangempfinden ihrer Entstehungszeit. Noch einmal also Friedrich Nietzsche, und zwar Ermahnerich, sinfonische Dichtung. Es spielt John Bell Young, Klavier. John Bell Young spielte Ermanerich, sinfonische Dichtung von Friedrich Nietzsche. Das war es in der zweiten Stunde in diesem Kranich 1519. Gleich nach 17 Uhr geht es weiter mit Baal Babylon, einem Hörspiel von Fernando Arrabal. Bis gleich. Radio Bremen 2